Erster, wenn jemand im Land getötet wird. Man weiß nicht, wer es getan hat. Der Tote liegt auf dem Feld. Zweiter, die wichtigen Männer und Richter gehen hinaus. Sie messen den Weg zu den Städten. Diese Städte sind um den Toten herum. Dritter, sie finden die nächste Stadt zum Toten. Die wichtigen Männer der Stadt nehmen eine junge Kuh. Die Kuh hat noch nie gearbeitet. Vierter, die wichtigen Männer bringen die Kuh in ein Tal. Dort ist immer Wasser. Dort brechen sie der Kuh das Genick. Fünfter, dann kommen die Priester, die Söhne Levis. Jahwe hat sie erwählt. Sie dienen ihm und segnen in seinem Namen. Sechster, alle wichtigen Männer der Stadt waschen ihre Hände. Sie wohnen am nächsten beim Toten. Sie tun dies über der Kuh im Tal. Siebter, sie sagen dann, wir haben dieses Blut nicht vergossen. Wir haben die Tat nicht gesehen. Achter, sie beten, Jahwe, vergib deinem Volk Israel. Gib Israel keine Schuld für dieses Blut. Dann sind sie frei von der Blutschuld. Neunter, du sollst das unschuldige Blut entfernen. Dann geht es dir gut. Du tust, was vor Jahwe richtig ist. Zehnter, wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde. Jahwe gibt sie dir. Du machst Gefangene. Elfter, du siehst eine schöne Frau unter den Gefangenen. Du willst sie heiraten. Zwölfter, bringe sie in dein Haus. Sie soll ihre Haare und Nägel schneiden. Dreizehnter, sie soll ihre Gefangenenkleidung ablegen. Sie wohnt in deinem Haus. Sie trauert einen Monat. Danach darfst du sie heiraten. Vierzehnter, wenn du sie nicht mehr magst. Du musst sie freigehen lassen. Du darfst sie nicht verkaufen. Du darfst ihr nichts Böses tun. Fünfzehnter, ein Mann hat zwei Frauen. Er liebt die eine mehr. Beide Frauen bekommen Söhne. Der erste Sohn ist von der weniger geliebten Frau. Sechzehnter, wenn er seinen Söhnen sein Erbe gibt. Er darf dem ersten Sohn nicht das Recht nehmen. Er darf es nicht dem Sohn der anderen Frau geben. Siebzehnter, er muss den ersten Sohn anerkennen. Das ist der Sohn der weniger geliebten Frau. Er gibt ihm doppelt so viel Erbe. Ihm gehört das Recht des Erstgeborenen. Achtzehnter, ein Mann hat einen schlechten und ungehorsamen Sohn. Der Sohn hört nicht auf Vater und Mutter. Er gehorcht ihnen nicht. Neunzehnter, seine Eltern sollen ihn nehmen. Sie bringen ihn zu den wichtigen Männern der Stadt. Zwanzigster, sie sagen zu den wichtigen Männern, unser Sohn ist schlecht und ungehorsam. Er hört nicht auf uns. Er verschwendet Geld und trinkt. 21. Alle Leute der Stadt sollen ihn steinigen, bis er stirbt. So sollst du das Böse entfernen. Israel soll es hören und sich fürchten. 22. Wenn jemand ein Verbrechen getan hat, das den Tod verdient. Man hängt ihn an einen Baum. 23. Sein Körper soll nicht über Nacht am Baum hängen. Du musst ihn am selben Tag begraben. Ein Gehängter ist bei Gott verflucht. Du sollst dein Land nicht schmutzig machen.